Herren und vernünftiges Volk, der Feind bringt an. Ihr werdet hart kämpfen müssen, an seinen Platz jeder Mann. Verrecken wie die Käme. Uns kann nichts retten als ein siegreicher Kampf. Wer nicht vergessen hat, weshalb wir in den Streit zogen, weiß auch, dass die Gerechtigkeit uns siegen lässt. Mathis, was hat man dir getan? Eine kleine Sünde nur, ohne Bedeutung in dem Elend, das mich umgibt. Die Verzweiflung jahrzehntelang hat sie mürbe gemacht. Kurze Zeit kann die Aussicht auf Besserung sie aufstacheln. Beim ersten starken Schlag liegen sie da nieder. Die Not nahm ihnen noch den Mut. Kraft hat ein Endes, das geschieht, wenn wir siegen. Auf den Todesmutige den Mauern, mit denen ich aus und her.